In letzter Zeit kam in Südkorea die Tatsache ans Licht, dass die kriegslustigen Südkoreas neben zwei THAAD-Abschussrampen zusätzlich vier Rampen eingeführt hatten, was sie bisher verborgen hielten. Im Zusammenhang damit nahm ein Sprecher des Gesamtnationalen Notmaßnahmekomitees gegen die Atomkriegsübungen gegen den Norden am 10. Juni eine Stellung. Der Sprecher sagte wie folgt: Es ist ein schweres Verbrechen und eine unverzeihliche proamerikanische und landesverräterische Tat, was es zum Ziel hat, dem Zorn der südkoreanischen Bevölkerung, die gegen die Stationierung von THAAD hartnäckig vorgehen, und dem Protest der Nachbarländer auszuweichen, bei den USA Gefallen zu finden und dadurch ihr dreckiges Dasein zu fristen. Die Konservativen wie die Mitglieder der Partei für Freies Südkorea unterstützen aktiv die landesverräterische Tat der Kriegslustigen der südkoreanischen Armee. Das zeigt eindeutig, dass sie alle proamerikanische Landesverräter sind. Hierbei erregt es großen Zorn, dass die USA die südkoreanische Regierung zur Stationierung von THAAD zwingen. Das zeigt klar den räuberischen Charakter und die unreine Absicht der USA, die durch die schnelle Stationierung von THAAD in Südkorea die Verwirklichung ihrer Strategie für Vorherrschaft auf der koreanischen Halbinsel und in der asiatisch-pazifischen Region forcieren und Südkorea in ihr Raketenabwehrsystem einbeziehen wollen. Problematisch ist es die feige Haltung der südkoreanischen Regierung, die in Bezug auf diese Sache die Gedanken der USA zu erraten versucht und völlig unwürdig handelt. Das ist eine unzulässige Beleidigung und Herausforderung gegen die südkoreanische Bevölkerung, die den Widerruf der Stationierung von THAAD mit Nachdruck verlangt. Ein perfekter Weg zur Lösung der Frage von THAAD ist es, die Stationierung von THAAD völlig ungültig zu machen und die bereits eingeführten Sorgenlasten entschieden abzuziehen. Die USA hetzten die proamerikanischen Landesverräter zur Einführung von THAAD in Südkorea auf. Jetzt sollen sie ihren Kriegsteufel THAAD sofort nach Hause zurückziehen. Die südkoreanische Regierung, die sich für Frucht der Kerzenrevolution ausgibt, soll genau begreifen, was die Bevölkerung, die an den Kerzendemonstrationen teilnahmen, verlangt. Sie soll nicht denselben Fehler von Park Geun-hye und ihren Anhängern begehen, die proamerikanisch gesinnt waren und durch Landesverrat nur schandhafte Spuren hinterließen, und die Verantwortlichen für die THAAD-Einführung in Südkorea, darunter Kim Gan-jin und Han Min-gu, die von allen Kreisen Südkoreas als fünf Ulsa-Verräter vom modernen Typ bezeichnet werden, unverzüglich hart bestrafen.